Es ist vorbei. Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pots sein. Und es wird nie wieder so sein, wie es war. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen, die Night of the Pots Geschichte. Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt, es ist genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter NOTP. Komm auch du und werde ein Teil von Night of the Pots.